das Unsere durch des Grafen Gnade. Ich bedanke mich dafür. Aus welchem Grunde? Meinen Grund habe ich hier. Warum lässt du ihn aus deinem Köpfchen nicht heraus? Weil ich nicht bitten, der kann ich hier zu gehorchen. Doch ich verstehe nicht, warum das schönste Zimmer, das im Schloss sich befindet, dir missfällt. Weil ich zu Sankt David nur ein Nacht ist. Danke, nur nicht so höflich. Ich wüsste wahrlich nicht, wo wir besser wohnen könnten. Sollt einstens die Gräfin zur Nachtzeit geschellen, zur Nachtzeit geschellen. Klingling, klingling, nur zwei Sprünge und du bist bei ihr. Und will der Herr Graf mir Geschäfte bestellen, Geschäfte bestellen. Husch, husch, husch, husch, in drei Sprüngen erreich ich die Tür. Sir. mein Susannchen. Geheime Gesandtin, nimmermehr, immermehr, da sagt Figaro. Will er, Herr Graf, ein Tänzchen nun wagen? Will er, Herr Graf, ein Tänzchen nun wagen? Mag er's mir sagen, ich spiel ihm auf. Mag er's mir sagen, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf. Soll ich ihm springen, Unterricht geben, auftun und lieben, bin ich sein Mann. Soll ich ihm springen, Unterricht geben, auftun und lieben, bin ich sein Mann, ja, bin ich sein Mann, ja, bin ich sein Mann. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ganz leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise. Listigerweise von dem Geheimnis den Schleier ziehen. Mit Verkniffen, mit Gegengriffen, heute mit Schmeicheln, morgen mit Heucheln, wird im Rücken nicht viel widerstehen, viel widerstehen. Mit Verkniffen, mit Gegengriffen, heute mit Schmeicheln, morgen mit Heucheln, wird im Rücken nicht viel widerstehen, wird im Rücken nicht viel widerstehen, wird im Rücken nicht viel widerstehen, viel widerstehen, viel widerstehen. Ein Tänzchen nun wagen, will er, Herr Graf, ein Tänzchen nun wagen, mag er's mir sagen, ich spiel ihm auf, mag er's mir sagen, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf. Bye. Vater schwitzt sich immer kritisch und politisch. Ja, man könnte, ja, man könnte, ja, man könnte, ja, man könnte. Der Fall ist wichtig, der Fall ist wichtig, der Fall ist wichtig. Thank you.

jemand käme. Bitte lassen Sie mich allein. Nur einen Augenblick noch, Höhere. Oh, ich mag nichts hören. Nur zwei Worte. Du weißt, der König hat mich zum Gesandten in London ernannt. Und Figaro soll mich dahin begleiten. Dürft ich mal warten? Sprich nur, du liebes Mädchen. Nimm doch heute ein Recht über mich, dass du fürs ganze Leben über mich behalten sollst. Oh, lasst sie, Graf. Ich will kein Recht, ich will nichts, gar nichts wünsche ich euch im Glück selber. Nicht doch, Susanna, ich will dich glücklich machen. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Basilio hat ja alles schon gesagt, jetzt höre. Wenn du in der Dämmerung nur einen Augenblick mit mir im Garten, diese Gunst für dich fürstlich gelohnen. Wer spricht da? Sorge, dass jemand eintritt. Soll ich Sie hier allein lassen? Ich predige nur den Stuhl. Nein, verstecke! Schweig und such ihn zu entfernen. Susanna, der Himmel segne Sie. Sahen Sie vielleicht den Grafen? Oh nein, was sollte der Graf denn bei mir? Gehen Sie bitte. Nicht so eilig und hören Sie. Figaro will ihn sprechen. Grafen, den er, wie Ihnen so sehr verhasst ist. Habe ich doch nie gehört und gelesen, dass einer, der die Frau liebt, den Mann darum hasste. Nun, wenn der Graf Sie liebte... Dann lassen Sie mein Zimmer unverschämt dazwischen drängen. Ich mag nichts hören und bedarf nicht der Lehren, doch des Grafen aus seinem Leben. Was ist das Schlimmes? Der Geschmack ist verschieden und nach dem meinen verdient ein Kavalier, wie der Herr Graf, der klug und diskret ist, entschieden den Vorzug vor einem Bürschchen, einem Pagen. Herr Cherubino. Cherubino d'amore, der halt schon in aller Frühe hier herumschlich, gerade als wollte er in ihr Zimmer. Alter, was nicht! Schändlicher Verleumder! Ist man allein Verleumder, wenn man Augen im Kopf hat? Und diese Kanzonette, sagen Sie im Vertrauen, ich bin Ihr Freund und von mir erfährt es keiner. Galt sie Ihnen oder der Gräfin? Er hatte das verraten. Doch er nehme sich in Acht, er sieht die Gräfin bei Tafel so oft an, mit so glühenden Augen. Wenn der Graf das bemerkte, in diesem Punkte, Sie wissen, ist er ein Tiger. Unverschämter! Und warum verbreiten Sie solche schändlichen Lügen? Ich, ohne Unrecht, was ich höre, sag ich. Und dem, was alle Welt sagt, sag ich auch nicht ein Wort zu. Wie? Was sagt alle Welt? Ei, Herr, und ich... Oh, Himmel! Wie? Was hör ich? Unverzüglich. Geh und jage den bösen Wicht. Geh und jage den bösen Wicht ein Wort. Oh! deshalb hab ich ihn erwischt. Wo denkst du? Bei Barbarina. Ich fand ihre Tür verschlossen. Klopfte, Barbarina öffnet und scheinet seltsam ängstlich. Ihr Betrag geht mir arg wohl. Ich durchsuch alle Winkel und oh, endlich leise, leise. So die Decke von ihrem Tische fand den Taschen. Ah, was für Blick! Ach, Wäsche, du Stück! Ah, immer besser! So, mein unschuldvolles Mädchen, Ärger kommt es gar nicht an. Jetzt begreif ich, wie es steht. Großer Gott, wie wird das gehen? Lass uns machen, lass uns frei, dass ich meine Seele frei. Ende kommt es gar nicht an. Danke. Sie gaben ein Recht auf, das alle Liebe den kränkte und empörte. Das Recht besteht nicht mehr. Was wollt ihr weiter? Von dem Geschenk Ihrer Gnade sollen wir zuerst die Früchte ernten. Zu unserer Hochzeit ist schon alles vorbereitet. Jetzt bleibt nur übrig, dass Sie, Susanna, Ihre Großmut Rangelild mit diesem Schleier der Unschuld Sinnbild selber schmücken. Welch teuflische Schlauheit! Jetzt geht es verstellt. Ich danke euch, Freunde, die so wackere Gesinde. Doch von dem, was ich habe, über Lob noch geschenke. Als ich auf ein veraltetes, feudales Recht verzichte, gab ich so der Natur ihre Rechte zurück. Erleben, erleben, erleben! Wie gerecht! Welche Tugend! Ich verspreche euch, einen Schleier zu reichen, nur verlange ich einen kleinen Aufschub. Ich will inmitten meiner Untertanen und mit festlichen Gepränge euer Glück begründen. Marceline muss Einspruch tun. Mit einer Freunde. Ihrer Schulter, Speer zur Seite. Schrittes, kühnen Blickes, ganz gewappnet, von Kopf bis Füße, sehr viel Ehr, doch schmale Bissen, sehr schmale Bissen, sehr schmale Bissen. Statt den Reigen anzuführen, reißt sie der Reigen wird verschneit der Wüste werden. Die überschonnen blühende Felder bei dem Donner der Geschütze und die Pelle Pulverblitze sausen Bomben und Granaten links und rechts die um das Hof. Man vergiss die bunten Bilder, man vergiss diese Feder, man vergiss diese Locken, man vergiss Seidengewänder. Nun vergiss leises Flehen, süßes Kosen und das Flattern von Rose zu Rosen. Wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Wirst nicht mehr die Herzen erobern, ein Adonis, ein kleiner Narziss. Thank you.